Stille. Die Dunkelheit ist mein Freund, es blutet die Wunde. Es zittern meine Hände vor Schmerz, vermag ich sie kaum zu lenken. Am Fleisch, ich entferne die Fetzen. Ein stummer Schrei, mein Leib bäumt sich auf. Verklingt in nichts, nur der Rhythmus des Lebens pocht in der Stille. Dass er weiterlebt.